Welt ist voll von Faschisten, Machos und anderen unangenehmen Menschen. Dieser Track handelt von diesen Psychos, erzählt ihre kranke Geisteshaltung aus ihrem Mund. Schlagt sie, wo ihr sie trefft. Es ist ein Track über Männer, Mann. Yeah. Schande über meine Haube, ich will Macht über Frauen, damit sie tun, was ich sage und mir niemals wegglauben. Ich traue keinen Worten, will Besitz ergreifen wie der Staat. Wenn sie mich verlassen wollen, kommen sie hinter NATO dran. Damit klar ist, wer der Boss ist, wird geschlagen aufs Maul. Gibt's für jede dumme Bemerkung, denkt ihr, ich trau irgendeiner Fotze, die daherkommt und mir sagt, sie wird mich lieben. Ich lieb dich an meinen Eiern, meine Liebe grüßt du nie, weil Gefühle sind mir fremd, nur was für Schwule. Ich bin zum Mann erzogen worden, ging in Deutschland auf die Schule und die erste Regel, die ich lernte, war Macht bedeutet alles. Bei Weibern ist das Gleiche von Geburt an in der Falle. Mädchen sind Opfer, dürfen niemals machen, was sie wollen. Erfüllen Fantasien von Männern, jeder Schwanz aus Gold. Diener und Gehorche sind die Werte wie Brassern und Blasen. Aber nur dann, wenn ich will, sonst machst du Bekanntschaft mit der Vase. Denn freier Wille ist meiner Menschenstatus, dass du kein. Du bist für mich Trophäe, wie an Wänden Elchgeweihe. Je mehr, desto besser. Ich wäre gerne Pussy-Tester, wenn's nicht verboten wäre. Fick dich auch an meine Schwester. Ich bin überall präsent, hab Einfluss wie die Mafia. Mit meinem Schwanz fließt ein Fluss durch die Hager Sophia. Wenn ich könnte, wären Kinder gern Puss für Pädophile. Ich hab kein Gewissen, bin hart wie Beton wie so viele. Du hältst dich für überwärts, weil deine Ohren sowas sie hörten. Von dir hab ich nie gesehen, dass sich dein Leid der Nutte stört. Wenn du sie besteigst nach der Arbeit gegen Geld, machst du mich noch reicher und das ist das Einzige, was zählt. Wichser, ich verkaufe dir alles, was du willst. Über Körper und Seelen bis zu Hero und Pilzen. Für mich gibt's nichts, was man nicht zu Geld machen kann. Ich brauche mehr, das ist meine Bestimmung als Mann. Verkauf dir alles, was du willst. Über Körper und Seelen bist du Hero und Pilzen. Für mich gibt's nichts, was man nicht zu Geld machen kann. Ich brauche mehr, das ist meine Bestimmung als Mann. Yeah, ey, gibt es kein Mittel gegen diese Wichser? Kein Plan. Keine Ahnung, ey. Kraft meines Geschlechts gilt unter diesem Tisch mein Recht. Es gibt keine höheren Stand als mich an diesem Gericht. Sprichst du dir der fleischgewordene Gott runter vom Olymp, um deinen Kopf wieder frei zu kriegen, brauchst du mehr als nur Olymp. Ein Jahrtausende altes Heer, ein wahres Eichelmeer, droht die Welt in einen Scheißhaufen zu verwandeln. Sie vermehren sich wie Wildwuchs durch Macht und Propaganda im TV. Ich als Teil von ihnen teile im Schützenverein meine Frau. Dass sie gesund bleibt, passt ja auf, Eigentum verpflichtet. Und was mein Besitz in Frage stellt, wird bedingungslos vernichtet. Sind die Feinde in Sicht, werf ich mit Äxten und schieße mit MGs. Jeden alternativen Punk misch ich auf in seiner WG. Fürs Vaterland folter ich und deine Mutter die schände ich. Als Soldat fällt meine Männlichkeit noch stärker ins Gewicht. Halt dein Gesichtsausdruck sowas wie Trauer oder Angst. Lach ich nur und bediene deinen Arsch weiter mit deinem Schwanz. Du verdienst nicht anders, du weißt doch auch genau, hier bei uns wirst du nur was, wenn du skrupellos Gebrauch machst von der Macht, die Gott dem Mann gab von Anfang an. Frauen sind nicht wert und gefährlich wie kaputte Rippen. Oft sind's nur die Titten, die verhindern, dass ich mit Tritten meine Liebe Ausdruck voller ihr manchmal auch ihr Bitten, darum sie nicht weiter zu schlagen. Doch dann ruf ich sie hier hin und vermöbel sie so heftig wie lernt von Agro Berlin. Ich verkaufe dir alles, was du willst. Über Körper und Seelen bist du Hero und Pilzen. Für mich gibt's nichts, was man nicht zu Geld machen kann. Ich brauche mehr, das ist meine Bestimmung als Mann. Ich verkaufe dir alles, was du willst. Über Körper und Seelen bist du Hero und Pilzen. Für mich gibt's nichts, was man nicht zu Geld machen kann. Ich brauche mehr, das ist meine Bestimmung als Mann. Yo, das hier geht raus an alle fetten Macho-Chauvinisten, die ihren Bierbauch durch die Gegend tragen und meinen, sie wären der Mittelpunkt der Welt. Verpisst euch, ihr Versager, yo.